Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Sam & Dave Revue hier im Soundcheck. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Sam & Dave mit der B-Seite der Single I Thank You. Wrap It Up heißt dieser Song, wieder einmal komponiert von Isaac Hayes und David Porter. Sam & Dave waren damals fast ständig auf Tournee. Tatsächlich reisten Isaac Hayes und David Porter den beiden nach Europa nach, weil sie noch Sam & Daves Gesangspart für diese Nummer für Wrap It Up aufnehmen mussten und die Deadline zur Veröffentlichung der Single sonst nicht mehr eingehalten werden konnte. Sam & Dave waren in den Jahren 67 bis 70 ein sehr gefragter Live-Act. Eine Quelle rechnet für die Jahre 1967 bis 69 vor, dass Sam & Dave im Schnitt 280 Gigs pro Jahr spielten. Abgesehen von den Konzerten in den USA gab es zwischen 1967 und 1970 4 Europatourneen und 2 Japan-Tourneen. Im Jahr ihres internationalen Durchbruchs 1967 sollen sie nur 10 freie Tage gehabt haben. Neue Platten mussten ja schließlich auch noch eingespielt werden. Sam Moore war 1967 32 Jahre alt, Dave Prater 30. Die Band, die die beiden bei Konzerten begleitete, bestand bald nicht mehr aus 7 Musikern, wie zu Zeiten der Stax Volt Revue im Frühjahr 67. 16 Musiker waren irgendwann in der Backing Band beschäftigt, teilweise waren im Gefolge von Sam & Dave über 30 Leute mit Bus oder Flugzeug unterwegs. Im Jahr 1968 erschien dann der 4. Longplayer von Sam & Dave, wieder in den Stax Studios in Memphis aufgenommen. Die Platte wurde erneut nach einer gerade erfolgreichen Single des Duos benannt, I Thank You. Von dieser LP jetzt der Song Ain't That a Lot of Love, komponiert von Homer Banks und Deanie Parker. My love would cover it up. Oh. Um Sam & Dave geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade einer der letzten Sam & Dave Songs, die noch in Memphis mit Isaac Hayes und David Porter als Produzenten aufgenommen wurden. Baby, Baby, Don't Stop Now. Hayes und Porter waren auch die Komponisten der Nummer davor. Davor gab's einen Track vom 68er Album I Thank You, Ain't That a Lot of Love. Dave Marsh ist Herausgeber einer Art Autobiografie von Sam Moore, die 1998 erschienen ist. Die aus mehreren langen Interviews zusammengetragenen O-Töne Moores schildern mit fast schon brutaler Ehrlichkeit Episoden aus Kindheit, Jugend, Zeiten des Ruhms, aus Zeiten des Absturzes und von der Rettung. In diesem Buch von Dave Marsh und Sam Moore findet sich auch eine sehr anschauliche Schilderung der Arbeitsprozeduren in den Stax Studios in Memphis. Es passierte alles in einem Raum, vom Vorstellen des Songs bis zum kompletten Take. Wir waren immer alle da, Al Jackson am Schlagzeug, Doug Dunn am Bass, Isaac am Klavier, auch die Memphis Horns waren immer dabei. Wir versammelten uns ums Klavier und David Porter sang uns den Song vor. Isaac spielte Klavier und sang auf den Part von Dave Prater. David Porter sang meinen Part. Manchmal brach er den Song ab und machte sich Notizen, denn fertig war der Text meistens noch nicht. So arbeiteten die halt. Wir sagten nichts, fragten sie auch nicht, ob sie etwas ändern könnten. So viel Einfluss hatten wir nicht. Egal, ob man's mochte oder nicht, wir sangen es. Nachher gab's den ersten Durchlauf des Songs mit Dave, mir, Klavier und den Bläsern, ohne Rhythmusgruppe. Ein paar Zeilen später kommt Sam Moore dann auf die eigentliche Aufnahme zu sprechen. Dann gingen wir in die Gesangskabine. Gitarrist Steve Cropper saß immer mit dem Rücken zu den Sängern. Die Bläser saßen neben dem Schlagzeug. Doug Dunn saß immer allein am Ende des Raumes und konnte alle sehen. Wir konnten Croppers Hinterkopf sehen. Isaac konnten wir sehen, die Bläser eigentlich nicht, aber Doug und Al Jackson. David Porter war mit in der Gesangskabine. Dave und ich benutzten zusammen ein Mikrofon und David stand uns gegenüber hinter dem Mikro und schrie, damit wir noch ein paar kurze Text- und Gesangsimprovisationen mit einbauten. Wenn wir endlich einen Take hatten, machten wir weiter. Man wollte mindestens 3 oder 4 Songs hinkriegen pro Tag. Wir fingen morgens an und arbeiteten bis 11, 12 Uhr abends. Soweit Sam Moore in seiner Oral History zu Sam & Dave, herausgegeben von Dave Marsh, im Jahr 1998. Hier sind Sam & Dave live in der Ed Sullivan Show im Jahr 1969. Die Toningenieure haben damals keinen allzu guten Job gemacht, aber was schadet's, wenn die Musik so abgeht. Yeah! Fellas are sensational. Here are the rock and rolling Sam and Dave. Das war ein längerer Ausschnitt aus einer Ed Sullivan Show aus dem Jahr 1969. Sam & Dave begannen mit einem gewagten Medley aus einem Uptempo-Song und einer Ballade. Soul Sister Brown Sugar, einer der letzten erfolgreichen Sam & Dave Singles, wurde verschränkt mit der Ballade Lucky Old Son. Danach gab's noch einmal zwei Songs direkt hintereinander, Born Again und I Thank You. Letzteres kennt vielleicht der ein oder die andere noch in der Coverversion von ZZ Top. Im Jahr 1970 trennten sich die Karrierewege von Sam & Dave das erste Mal. Zwar waren sie nach wie vor ein gefragter Live-Act, aber der Erfolg in den Charts ging zurück und persönlich gut verstanden, so heißt es, hätten sich die beiden sowieso nicht. Sam Moore wollte wohl einfach eine Solokarriere starten, aber daraus wurde zunächst nichts. Kompliziert wurde die Lage noch durch beider Konsum harter Drogen, schon seit Ende der 60er Jahre. Das Paar arbeitete nach der Trennung 1970 doch wieder zusammen, nach Auslaufen ihres Plattenvertrages mit Atlantic 1972, meistens in Clubs oder Oldie-Shows in den USA oder auf Tourneen in Europa. 1972 gab es auch Auftritte in der Türkei. Hier ist die letzte Sam & Dave Single, die Atlantic Records im Oktober 1971 veröffentlichte, Don't Pull Your Love. don't know much biology, don't know much about science books, don't know much about the French high tip, but I do know that I love you, and I know that if you love me too. What a wonderful, wonderful world this would be. Let me help you say what a wonderful. Don't know much about geography, don't know much about trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, yeah. Would be. I wanna say what a wonderful, what a wonderful, wonderful this could be. Yeah, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, and maybe by me being an A student, baby, I could win your love for me. Don't know much about the middle ages. Look at the pictures and turn the pages. Don't know much about the rise and fall. Don't know nothing, nothing at all. Girl, it's you that I've been thinking of. And if I can only what a wonderful, wonderful world this would be. It could really be. What a wonderful, wonderful, what a wonderful world this would be. Let me say it again. What a wonderful, wonderful, why don't you say it? Join me and say what a. Die Originalversion des letzten Songs dieser Sam & Dave Trilogie kam natürlich von Sam Cooke, der hat den Song auch geschrieben, Wonderful World. Die Sam & Dave Version findet sich auf einem der Alben, die Sam & Dave in der zweiten Hälfte der 70er bis Beginn der 80er Jahre aufgenommen haben. Die meisten Songs darauf waren routinierte, aber blasse Neuaufnahmen der eigenen alten Hits. Manchmal coverten sie ein paar Hits englischer Bands wie den Beatles, Stones oder der Spencer Davis Group oder eben Soul-Klassiker anderer Größen. Diese Version von Wonderful World ist die schönste Perle, die sich auf diesen Platten mit aufgewärmten Hits finden lässt. Davor gab es die letzte Nummer des letzten Studioalbums von Sam & Dave mit neuem Songmaterial. Die LP erschien 1974, heißt Back Atcher und wurde vom Gitarrenkollegen aus Memphis-Tagen produziert, von Steve Cropper. Der Song, der von dem Sam & Dave Album Back Atcher zu hören war, heißt Don't Close the Curtain Before You See the Play. Die Nummer ist das absolute Highlight der Platte. Donald Duck Dunn war der Bassist, Steve Cropper der Gitarrist, Willie Hall spielte Schlagzeug und der prima Pianist war Marvel Thomas. Der letzte gemeinsame Auftritt von Sam & Dave fand am Neujahrstag 1981 statt. Nachdem sie die Bühne verlassen hatten, sprachen sie nie wieder ein Wort miteinander. Dave Prater starb 1988 bei einem Autounfall. You don't know like I know. Yeah. I ain't gonna cut you loose right here. Gonna sock it to you just a little more. Yeah. Oh, shucks. Everybody feeling all right? Yeah. Do you feel all right? Yeah. Look at here. Anytime you ready. Anytime you ready. Anytime you ready. Sam and Dave, yeah. Sam and Dave live im norwegischen Oslo am 7. April 1967. You Don't Know Like I Know und Soothe Me. Zu finden auf der Doppel-DVD mit der Geschichte des Stax-Labels Respect Yourself und einem fast kompletten Mitschnitt der Osloer Show der Stax Vault Revue. Viele andere Live-Mitschnitte in dieser Sendung kamen von einer DVD, die ausschließlich Sam and Dave gewidmet ist. The Original Soul Man heißt sie. Sam Moore ist nach wie vor sehr lebendig. Auf dieser DVD ist auch ein Song aus einem Konzert in Japan anno 2007. Knapp 2 Soundcheck-Stunden vom Deutschlandfunk gehen so langsam zu Ende. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Nachrichten um 3 Uhr. Jetzt noch die Schlussnummer von Sam & Dave's Set in Oslo. Hold on, I'm coming. Und wenn die beiden am Ende nicht mehr singen, liegt es daran, dass sie tanzen und immer weiter tanzen. Sam & Dave. Do me a favor.